Liebe Freunde, Umatasat und willkommen. Umatasat. Ja, willkommen zu unserem ersten wunderbaren Podcast. Hauptsächlich dieses Mal über das ebenso wunderbare Heft Elixier. Erstmal würde ich sagen, stellen wir uns vor. Also, ich bin Roger, dann haben wir noch Henning. Ja, herzlich willkommen, alle Lichtgestalten. Und ich bin Henrik vom Magnetischen Dienst. Und ich bin Tim, auch bekannt als der Elfenbeauftragte. Ja, also damit wäre das schon mal geklärt. Wofür sind wir heute hier zusammengekommen? Also wir sind hier heute zusammengekommen, um dieses herrliche Magazin, was es leider nur in Baden-Württemberg gibt, über die Grenzen des Bundeslandes hinaus in die Welt zu streuen. Ja, also für alle, die es nicht kennen, das Elixier ist ein Magazin für die neue Zeit, laut Eigenwerbung. Genau, es kostet auch nichts, das ist gut. Es ist für den Großraum Stuttgart und Freiburg. Das war bis zuletzt noch nicht der Fall, aber jetzt ist leider nur noch Stuttgart und Freiburg, aber zumindest in Tübingen liegt es auch aus. Und es ist ein Magazin für die neue Zeit. Bedeutet was ungefähr? Ja, 2012 steht vor der Tür. 2012? Steht vor der Tür. Ja, man muss auch reinlassen. Lass mal rein. 2012, wo dann die große Wende uns bevorsteht. Und Ganzheitlichkeit, wird groß geschrieben. Ja, Ganzheitlichkeit, darum geht's auch. Also es ist ein Esoterik-Magazin, das umsonst ausliegt an diversen Stellen. Also diverse Stelle, die wir kennen, ist die Mensa in Tübingen. Genau da, wo es hin soll. Genau, also anscheinend gibt es genug Studenten, die sowas gut finden. Ich denke mal, wo sieht es sonst noch aus? Bei Reformhaus oder? Ja, Heilpraktikern wahrscheinlich. Ja. Ich habe es bisher nur in der Mensa gesehen, weil ich zu allen anderen Orten nicht hingehe. Ja, und ja, das ist so wunderbar, dass wir es allen eigentlich nahebringen wollen, was in diesem Magazin steht. Und da denke ich mal, fangen wir einfach mit an. Also es fängt ja schon toll an beim Editorial. Wer möchte dazu gern einen Satz sagen? Ja, das Editorial beginnt wie immer mit liebe Leserinnen und Leser und hört auf mit bleiben Sie wach und offen. Dazwischen stehen Infos zu der neuen Ausgabe, wo mich besonders interessiert hat, dass 2012 das Jahr des großen Wandels ist und es nicht jetzt so ist, wie wir es aus dem Hollywood-Blockbuster aus dem letzten Jahr kommen, kennen, dass es ein Ziel ist, ein Film ist, der die Zielsetzung hat, nicht wissenschaftlich fundiertes Material so aufzuarbeiten und sonstige seriöse Recherchen nicht zu beachten, um damit Sensationsmache zu betreiben und Angst zu streuen. Denn eigentlich steht uns 2012 etwas anderes bevor. Also ist das Elixier ein wissenschaftliches Magazin? Ja, ich denke, kann es so sagen, es werden viele Wissenschaftler gefeatured in diesem Magazin. Ja, absolut. Okay. Ja, zum Beispiel Walter Mörs, nein, wie heißt er? Dieter Boers. Dieter Boers. Doktor HC, Dieter Boers. Wofür steht das HC? Ja. Moritz Causa. Ja. Indeed. Leider nicht dabei ist Professor Tabani. Aber Dr. Kahn, aber da kommen wir später noch zu. Es kommen jetzt vielleicht ein paar Insider-Witze, aber man muss sagen, wir sind auch neu in dieser Materie in drin Szene. Und wir hoffen, dass auch die Hörer mit der Zeit diese Namen, die wir einfach mal so droppen, kennenlernen. Außerdem war das kein großer Insider, denn ich gehe davon aus, dass jeder Dracula in Pakistan gesehen hat. Ja. Gibt es bestimmt jetzt noch 7 Tage lang auf der Arte-Homepage, ja. Also wenn wir es schaffen, das bis dahin noch hochzuladen. Dann. Liebe 10 Hörer, bitte. Bitte anschauen. Bitte anschauen. Großartiger Film. Hörer. Gut, also es gibt diesmal schöne Neuigkeiten aus der Redaktion, denn die Welt ist im Wandel, 2012 steht vor der Tür. Und das Elixier wandelt sich darum natürlich auch einmal die Konzentration auf den Schwerpunktraum Stuttgart und Freiburg. Und manche weinen jetzt wahrscheinlich, weil das Elixier nicht mehr in so vielen Stellen ausliegt in ihren alten Bereichen. Aber wer weiß, vielleicht liegt es auch doch da, denn die Indigo-Kinder vom Elixier haben es schon nicht geschafft, Tübingen und Reutlingen richtig aneinander zuzuordnen auf der Karte. Also gut, weiß ich nicht. Habt ihr eine Erklärung für? Ja, ich meine, sie sind vielleicht Indigo-Kinder der ersten Stufe. Vielleicht sind das dimensionale Verschiebungen. Vielleicht sind die noch nicht in der 5. Dimension angekommen, aber ich könnte mir auch vorstellen, die Grafik ist so schön, vielleicht ist die für eine 3D-Brille gedacht oder für man muss unscharf drauf gucken und dann drückt sich alles richtig in die Richtung. Ist so ein magisches Auge. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich dieses Magazin anzugucken während des Podcasts. Ja, genau. Das gibt es ja im Internet. Ja, genau. Wenn man es nicht das Glück hat, es ausliegen zu haben, dann geht man zu elexier-magazin.de. Ja, und da kann man es finden. Und dort findet man noch im Archiv die ganzen alten Ausgaben, falls man sich hier etwas Appetit geholt hat und gerne noch die alten Ausgaben lesen möchte. Ja, es ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Genau. Und man fragt sich natürlich auch, wie kann so ein wunderbares Magazin, was ungefähr alle 2 Monate erscheint, sich überhaupt finanzieren? Und die Erklärung ist dann relativ überraschend durch Werbung. Also ja, es gibt einen interessanten komplett Passus diesmal bei Preisnachlässe. Nach wie vor gibt es bei allen Formen von gestalteten Anzeigen ab einer gewissen Schaltungshäufigkeit auch die Möglichkeit, einen attraktiv gestalteten redaktionellen Beitrag kostenlos dazu zu erhalten. Also ungefähr so wie im Spiegel. Ja. Ja. Ja, also damit das ganz klar ist, es wird eigentlich damit Werbung gemacht, dass wenn man bei denen inseriert, dann schreiben die einem einen schönen Artikel dazu, wo sie schreiben, wie toll das ist. Mhm. Und ja, daraus besteht eigentlich 90% des Magazins, also bis auf die immer wiederkehrenden Kolumnen von wunderbar erleuchteten Geistern. Ja, und wie viele Leser hat das Magazin? Sie geben ihre Leserschaft mit 40.000 an, was bei einer Auflage von 16.000 viel zu sein scheint, aber es ist wohl wissenschaftlich fundiert, dass jedes Elixier von 2,5 Menschen gelesen wird. So ist das mit unseren Zeitschriften. Das steht da doch drin. Ja, absolut. Also deswegen haben wir 10 uns jetzt auch zusammengefunden in diesem Raum, um darüber zu sprechen. Ja. Also wir 10 Leser dieses Magazins, obwohl ich bin mir nicht sicher, ob das 2,5 Menschen, ob das als Statistik gemeint ist oder ob zum Beispiel gemeint ist, 2 Menschen und ein Zwerg oder ein Elf. Ein Kind. Ja. Oder ein Kind. Nee, Indigo Kind sind 1,5. 1,25. Also ich als Zwergenbeauftragter muss sagen, es sind Zwerge gemeint. Also das könnte nicht sein, unwahrscheinlich sein, dass es ja, so ist. Es ist so, das ist ein Faktum. Ich würde sagen, als eher der Realist, dass es... dadurch, dass die Quelle nicht angegeben ist für diese wissenschaftliche Studie, wir uns zum Glück keinen Kopf darüber zerbrechen müssen. Ja. Da haben wir nochmal Glück. Das ist es. Ich war ja auch Elfenbeauftragter. Passt das. Es gibt Leute, die sind gleichzeitig Zwergenmutter und Elfenbeauftragter. Da kommt man schon mal durcheinander bei diesen ganzen Ämtern. So Leute gibt es, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Beauftragte für kleine Wesen. Ach nö, heute schon wieder Elfensitzung. Die sind immer so langweilig. Ja, sonst haben wir einen neuen Internetauftritt beim Elixier zu verbuchen. Das ist, wie gesagt, unter der angegebenen Adresse möglich, das sich anzusehen. Und eine neue Mitarbeiterin ist auch da, die Antje Müller. Mhm. 1968 ist ihr Jahrgang, geboren in Stuttgart, bla bla, schon immer spirituelles Interesse, bla, Kunsthochschule auch mal Kurse gegeben. Und sie macht jetzt auch Grafiken für den Elixier und ist auch schon lange als Verteilerin im Raum Heilbronn und Weinsberg tätig. Das ist der Mama-Aufstieg. Also, Gratulation. Gratulation an Antje. Okay, dann, ich glaube, irgendjemand wollte auch was sagen zu dem ersten Artikel Kornkreise, Lichterscheinung, Geisteskräfte. Das kann man noch viel zu Kornkreisen sagen. Ist ja immer dasselbe. Es gehen so böse Menschen nachts in Kornfelder und treten nochmal auf die bereits vorhandenen Kornkreise, um am nächsten Tag zu sagen, das waren wir und nicht irgendwie außerirdische Wesen. Ja. Und sind das organisierte Leute oder sind die einfach so Agenturen. Betrunkene Agenturen? Agenturen. Nicht näher genannte. Man will ja niemanden denunzieren. Vielleicht zentrale Intelligenzagentur? Oder Adjustierungsagenturen? Wie dem auch sei, sie laufen in der Szene unter dem Decknamen Abteilungen. Oh! Ja. Mega cool. Abteilung. Ja, wir wollen da jetzt. Egal. Ich würde gerne mal jemanden sehen. Aber von der Abteilung. Der Tatbestand. Von welcher Abteilung sind Sie denn? Ich würde von der Abteilung Kornkreise nochmal kaputt treten. Ach ja, und UFOs über Südamerika. Ja. Sind erwiesen. Wurden gefilmt und von der Regierung offiziell bestätigt. Dann ist ja gut. Okay. Wo kann man sich das die Pressemeldung runterladen von der Regierung? Auf YouTube kann man sich da Sachen angucken. Also so UFO-Videos. Wenn man interessiert ist an Kornfeldkreisen, dann geht man auf Grenz- und Parawissenschaften. Nee, auf grenzwissenschaft-aktuell.de. Dort kann man einiges erfinden. Dort kann man einiges Erfundenes lesen. Zum Beispiel, dass die Kornkreissaison nach einem recht holprigen Start 2010 jetzt richtig ins Kommen, ins Rennen gegangen ist. Ja, es war auch ein langer Winter, das muss man auch dazu sagen. Die Intelligenzen sind dann auch ein bisschen lahm und depressiv. Genau. Aber das Gute daran ist, dass die Agenturen vielleicht nicht so Abteilung vielleicht nicht so auf Zack waren und deswegen einige Kornfeldkreise wirklich gesichtet werden konnten, bevor. Aber der Autor muss es ja auch wissen, weil er war ja 18 Jahre lang im Kloster, deswegen weiß er das auch alles. Also in Indien. Ah, okay, in der Vorform des Buddhismus aus Indien. Also in einem noch bekloppteren Kloster als zum Beispiel der eine, der immer auf Sat 1 ist. Wie heißt er nochmal? Bruder Paulus. Ah, aber er ist doch auch der Autor von Der radikale Mittelweg. Ja, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Das ist in unserem Buch. Spoiler Alert. Das ist mir jetzt zu radikal. Ja. An dieser Stelle. Gut, dann habe ich, da es jetzt ja langsam warm wird draußen, gibt es ein Thema, das mich sehr bedrückt. Und zwar die Frage, wie gefährlich sind Zecken? Ja, das ist schon ein wichtiges Thema, also hier in Süddeutschland ja gerade. Ja, zu dieser Gelegenheit fände ich es auch schön, wenn das Elixier zufälligerweise etwas darüber sagen würde. Da hast du Glück, und zwar Außerordentliches, denn in der Serie Natürlich Gesund erschien diese 3 Monate oder wann das immer herauskommt, 2-monatiges Magazin? 3-monatiges Magazin, erster Versuch, ein Treffer. Der Artikel Wie gefährlich sind Zecken? Und zwar von Dr. Med Wolfgang Scheel, Heilpraktiker Dieter Bärweiler und Heilpraktikerin Kriemhild Waldenmeier. Also ich bin ein bisschen, sagen wir mal, misstrauisch, weil keiner von denen einen indischen Namen hat. Ja. Kann man solchen Leuten überhaupt vertrauen? Vor allem, wenn einer ein Dr. Med ist. Mhm. Ein Doktor der Medizin. Medizin. Mag ich absolut nicht. Ja, was empfehlen die Herren denn in der Serie Natürlich Gesund? Also der Anfang des Artikels ist ziemlich langweilig. Da steht drin, dass man von Zecken gebissen wird, dass die nicht, wie man annimmt, aus Bäumen fallen, sondern im Gras sitzen und durch Abstreifung aufgenommen werden. Und ähnlich ist, dass man sie schnell entfernen soll nach einem Biss. Also ich weiß nicht, ob man da so viel dran glauben sollte, aber danach kommen die interessanten Teile, dass... Eine Zwischenfrage. Sollte man das mit Pinzetten machen oder mit Telekinese? Oh, das ist eine gute Frage. Hat jemand eine Antwort darauf, so spontan? Also ich glaube, in dem Fall darf man das mit einer Zeckenzange machen. Ja. Ist das eine besondere Zeckenzange? Ja, die oder? Ist energetisch aktiviert. Ah, okay. Also es würde nicht schaden, wenn man jetzt zum Beispiel einige Kristalle benutzt, um seine Zeckenzange zu aktivieren, die Heil... Ja. Chancen zu steigern. Und das Heilgewand, was ich im Schrank habe, geht das auch, oder... Wenn ich jetzt einfach überwerfe und dann... Ist das ein lemurisches Heilgewand? Ja. Ja, dann. Nicht irgendein Heilgewand. Ja, ich habe 20 Euro Überführungsgebühr aus Lemurien bezahlt dafür. Okay, das kannst du vielleicht später nochmal genauer erklären, wie das geht. Das würde mich jetzt sehr interessieren. Ja, ich werde dieses tun. Aber dann der zweite Teil des Artikels ist eigentlich sehr interessant, denn da werden Ärzte und Heilpraktiker ja befragt und da erfährt man... Erschreckendes, nämlich dass die Gefahr, die von Zecken ausgeht, eigentlich hochgespielt wird, aber auf der anderen Seite die Gefahr, ja, true story, die Gefahr durch die Impfungen herabgesetzt spielt wird und die Gefahr ist eigentlich höher als die durch die Zecken, Gott. So wie ich es verstanden habe. Oh je. Und zum Beispiel, man sollte sich nicht gleich impfen lassen, denn Impfschäden liegen auf der Hand und werden unter den Tisch gekehrt. Gute Erfahrung hat zum Beispiel der Hand direkt von der Hand unter den Tisch. Mit einer kleinen und unauffälligen Bewegung. Gute Erfahrung hat zum Beispiel Dr. Davides, der Heilpraktiker, gemacht. Mit der Energieresonanztherapie, das ist eine Spezialform der Magnetfeldtherapie. Ist ja etabliert. Genau. Ja. Aber auch Nosoden. Nosode. Warte mal, Nosode ist doch, wenn man irgendein krankhaftes Material schon hat, also irgendwelche Haut oder sowas von jemandem, der schon jetzt an Borreliose oder sowas leidet, und dann benutzt man das, um daraus eine Medizin zu machen. Ja. Genau, Roger, du hast es auf den Nagel. Ist das ein bisschen geköpft. Wie so eine Impfung vielleicht? Nein. Also es ist ganz anders. Ja, okay. Nein. Ja. Aber wenn einem das jetzt viel zu kompliziert war und man einfach nur denkt, okay, das ist Quacksalber-Latein oder Medizinersprache, dann macht man es einfach wie Dr. Med Scheel sagt und setzt ausschließlich auf die Kraft des positiven Denkens. Denn wer gut drauf ist, jetzt, das ist ein direktes Zitat, wird mit einem Zeckenstich prima fertig. Prophylaktisch könnte man allerdings auch noch Vitamin B-Komplex oder ähnliches verabreichen. Ja. Auch eine Rescue-Creme könnte verwendet werden und eine Lymphdrainage oder natürlich ein Einlauf, der hilft eigentlich bei ziemlich viel. Und dieser Herr muss es wissen, denn er ist ein Doktor der Medizin. Ja. Wie ist das mit Aderlass? Aderlass, ich war auf seiner Homepage, die sehr interessant ist, dr-scheel.de. Und dort stand nichts genaueres zu Aderlass, aber er macht viele Praktiken. Wirklich in erster Linie positive Gedanken. Positive Gedanken ist eigentlich eins seiner großen Steckenpferde. Also ist es nichts für mich. Nee, nichts für Schwarzdenker. Ja, nee. Für so Emo-Kinder wie dich ist es leider nicht. Ja. Ja, aber da könnte man auf jeden Fall mal drauf surfen, da steht einiges. Und es sind auch interessante Zitate zu finden. Außerdem auch interessante Bilder und Photoshop-Kreationen. Und er hat seine Links so angeordnet, dass sie nach unten immer breiter werden. Das finde ich ist eine sehr gute Art. Das sollte jetzt überall so gemacht werden. Ich möchte auch, dass Google ab sofort die Suchergebnisse so umsortiert, dass die kürzesten Links ganz oben stehen, weil das ist energetisch einfach viel besser. Ja. Mir hat es sehr gut gefallen, die Seite. Und ich fand auch die auch Infos zur Fingernageltherapie sehr interessant. Zum Beispiel, es wird diagnostiziert anhand von Fingernägeln. Zum Beispiel, wenn am kleinen Fingernagel irgendwas ist, dann weiß man, okay, mit dem Dünndarm stimmt was nicht. Auch außerdem bei den Nebenhöhlen. Wenn die Nasennebenhöhlen verstopft sind, dann wirkt sich das direkt auf den Dünndarm aus. Wieso immer Dünndarm? Ich weiß es nicht, aber Einläufe helfen dagegen. Ich mache gerne Einläufe. Kann man zum Beispiel machen. Manchmal ist man auch nur erkältet dann. Ja. Aber ein Einlauf schadet nie. Nein. Das stimmt. Und ist eine große Freude. Ja, für den Arzt. Für den Einlaufenden. Und für den Einlaufenden. Ja, wie geht's weiter? Die Heilpraktikerin Krimit Waldemeier war noch da. Genau. Und sie hält auf jeden Fall die Nebenwirkungen für viel zu groß. Und sie gibt ihren Patienten einmal pro Jahr eine Zeckenbiss. Und da ist der Seitenumbruch nur Sode. Das haben wir schon gehört. Also Impfhomöopathie. Genau. Schön. Aber ich dachte, das geht gar nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich meine, Homöopathie hilft ja gegen eine Krankheit, die man hat. Und nicht gegen eine Krankheit, die man... Also es hilft gar nicht, aber theoretisch. Tja. Und was ich ziemlich interessant finde, dass Dieter Bärweiler mit seinem homöopathischen Mittel Coccus Cacti LM 1000 einmal pro Jahr für einen Körpergeruch sorgt, den die Zecken gar nicht mögen. Ich hoffe, dass die Mitmenschen... den habe ich auch so... Ich glaube, wir alle in diesem Raum haben den eigentlich schon so ziemlich. Ja, aber sonst auch das Übliche kann auch benutzt werden. Mischung aus Lavendel, Thymian und Angelika-Öl oder natürlich auch Quark oder Salzumschläge. Kann man auch essen danach. Ja. Mhm. Schmeckt gut. Ist das homöopathische Mittel dasselbe, was in den neuen Ax Coctus Cacti ist? Keine Ahnung. Ich bleib bei positiv denken, glaube ich. Ich auch. Also alles andere erscheint mir um einiges zu kompliziert. Ist auch ein bisschen riskant. Alles andere. Positiv denken und Einläufe vielleicht. Die zwei Sachen. Ja. Okay. Halten wir einfach mal hier fest und gehen besser mal zum nächsten Artikel. Genau, das nächste wäre hier Bücher für die Seele. Welches Buch haben wir denn da? Wir haben... wie spricht man das aus? R in Klammern Evolution 2012. Von Dr. H.C. Dieter Bröers. Worum geht's? Weiß es jemand? 2012? Worum mag es gehen? Ich weiß, was 2012 passieren wird. Erst wird. Da hast du schon gelogen. Das kann ich. Ich kenne da jemanden, der genau sagen kann, dass dadurch, dass du gesagt hast, dass du weißt, was dann passiert, schon gelogen hast. Ich bin mir ziemlich sicher. John Cusack fährt mit einem Wohnmobil vor einem Vulkan davon und am Ende fährt die Arche Noah in den Mount Everest. Eine der Arche Noah. Noah. Die in China gebaut wurde. Ich kann ja Latein. Ja. Hm. Das ist immer noch sinnvoller als das, was hier so drin steht. Nämlich gar nichts. Ja, das ist ja immer die Essenz. gar nichts. Da wird immer nur mit schönen Worten um sich geschmissen. Glück und ja, höhere Ebene und wir werden uns alle besser fühlen ab 2012. Aber irgendwie sonst vermisst man jeglichen Inhalt. Ja, also früher war das ja so, oder was heißt früher, vor einiger Zeit war es noch so, dass oft relativ konkrete Sachen da drin standen bei 2012. Ja. Aber jetzt wird es immer vager. Also jetzt ist es nicht mehr, dass irgendwie Nibiru kommt oder wie dieser komische Planet heißt, der dann die Erde zerstört, sondern jetzt ist das nur noch, dass man aufsteigt im Bewusstsein und es hat auch eigentlich schon angefangen. Und also. Ja, du musst einfach verstehen, dass die großen Veränderungen in den Menschen selber. Ach so. Also nur für die Zuhörer, die das, die noch nicht so darüber Bescheid wissen, es geht in der ganzen Frage von 2012 geht es nicht darum, dass die Erde, wie in dem Blockbuster zu sehen war, untergeht. Es geht also um eine Neuerfindung des Menschen an sich. Genau. Damit man den Verfechtern der Theorie 2013 da nicht vorwerfen kann, dass sie hatten gelogen. Ja. Da hast du wahrscheinlich recht. Ja. Aber was mache ich jetzt, wenn ich jetzt, das Jahr 2012 ist eigentlich nur noch 1,5 Jahre entfernt, würde ich sagen. Ja. Ziemlich genau. Ja. Was mache ich, wenn ich mich auf das Jahr 2012 einstellen möchte? Also es gibt da was Praktisches. Unser Freund Dieter Bröers hat eine Checkliste für uns. Oh. Die Checkliste 2012. Und da schreibt er genau, was man machen muss, wenn zum Beispiel Überschwemmungen kommen oder sowas. Also ich habe auf einer anderen Webseite über sein Buch gelesen, was er da drin schreibt. Und er schreibt halt, ja, wenn dann die Katastrophen kommen. Also in seiner Checkliste ist er dann doch wieder ziemlich konkret geworden anscheinend, was so passiert. Interessant. Also kommen laut Dieter Bröers doch Katastrophen auf uns zu im Jahre 2012. Naturkatastrophen im großen Stil. Ach. Ja, wegen den Sonnenflecken. Ah, okay. Interessant. Aber das hat mich jetzt doch etwas aus der Bahn geworfen, denn ich dachte, es sei... Die Veränderungen liegen im Menschen, wie uns der Herr Namahim später erzählen wird. Hm. Aber komisch. Vielleicht halten wir mal fest, wir trauen keinem Menschen, die mit Sonnenbrille abgelichtet sind. Was mache ich eigentlich, wenn ich außer Heino. Zum Lesen irgendwie zu faul bin? Gibt es da irgendwie andere Möglichkeiten, mir den Inhalt des Buches zugänglich zu machen? Ich glaube, Herr Bröers hat auch eine Doku aufgenommen mit einigen namhaften Wissenschaftlern und mit teuren Computereffekten, wie die Seite 2012-film.de uns weiß machen möchte. Dort kann man sich einen interessanten Trailer ansehen, wo am Ende auch der Beweis, dass 2012 einiges sich verändern wird, geliefert wird, da Herr Bröers persönlich sagt, dass er jetzt ja auch schon vor 6 Stunden im Schlafzustand war und jetzt im Wachzustand ist und sich in einem anderen Zustand befindet, deshalb diese Zustandsänderung nach 2012 möglich ist? Irgendwie sowas. Was? Ich habe den Trailer nicht gesehen. Er muss es wissen, er ist Doktor. Ja. Wo hat er eigentlich seinen Doktor gemacht? Weiß man das? War das Harvard oder war das Yale? Princeton? Brown? Die Büffel-Universität? Wahrscheinlich. Vielleicht war es die Büffel-Universität. Oder Tübingen. Ah, nein, wahrscheinlich. Er hat seinen Doktor an der Universität von Wyoming gemacht. Ah, okay. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber laut dem Internet ist das eine Uni, die gerne für Geld Titel rausgibt. Ja, okay, aber da verkaufst du jetzt, glaube ich, ein wenig unter seinem Wert. Das mag sein. Ja. Er war auch an der George Washington Universität von Washington. Okay. 2012, das ist ein Thema, das, glaube ich, auch in Zukunft sehr interessant sein wird. Ja. Vor allem in eineinhalb Jahren. Bis 2012 ungefähr. Ende 2012. Genau. Und sein Hauptberuf momentan, wenn er gerade nicht Bücher schreibt, ist, dass er als Biophysiker auf dem Gebiet der Frequenz- und Regulationstherapie forscht. Also ich weiß nicht, was man da macht, aber vielleicht ist er davon Doktor geworden. Ja, an erfundenen Abteilungen an Unis arbeiten. Ja. Laut Wikipedia. Genau, und seine Auszeichnung haben wir noch nicht erwähnt. Er wurde aufgrund seiner wissenschaftlichen Leistung in das International Council for Scientific Development berufen, zu dem unter anderem 100 Nobelpreisträger gehören. Ja, er geht auch gern in Cafés, wo auch 100 Hollywood-Stars ab und zu gerne mal hingehen. Ja, das könnte sein. Hab ich gehört. Da ist er übrigens auch Direktor. In dieser zufälliger. Er wurde berufen und war dann sofort Direktor, oder? Nee, ich glaube, er war einfach so exzellent auf seinem Forschungsgebiet, dass sie das anerkennen mussten und ihn sofort an die höchste Stelle heben mussten in dieser Organisation da. Ich bin noch nicht so überzeugt. Also wir wollen ihn jetzt ja nicht hier runterreden. Nee, vielleicht ist er ein hervorragender Wissenschaftler, aber vielleicht, aber es kann, mag uns entgangen sein. Halten wir es einfach mal hier fest und wir erwähnen natürlich auch gerne Gegendarstellungen. Ja. Bitte an unsere E-Mail-Adresse, die es noch nicht gibt. Also Herr Bröers, wenn Sie das hören, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch ein kurzes Statement dazu aufnehmen würden. Wir würden es natürlich sofort einbauen. Wir haben immer einen Platz offen für Gastredner. Narrenfreiheit ist bei uns groß geschrieben. Also als ich gestern in meinem lemurischen Priestergewand so durch den Garten flanierte, stolperte ich über einen Kristallschädel. Jetzt stellt sich mir die Frage, was nun? Das ist die Frage, ja. Was kann man denn machen, wenn man so einen Kristallschädel gefunden hat? Erstmal muss ich dir leider sagen, du bist einen Monat zu spät über deinen Kristallschädel gestolpert. Aber wenn du einen Monat früher drüber gestolpert wärst, dann hättest du zur IKA Kristallschädelkonferenz gehen können. Die fand am 8. Mai 2010 im ISG-Hotel in Heidelberg statt. Oh, quasi ein Katzensprung von hier. Ja, eigentlich um die Ecke, ne? Sind da mehrere Leute anwesend gewesen, die Kristallschädel in ihren Gärten gefunden haben? Wie viele Leute gibt's, die Kristallschädel finden? Ich gehe davon aus, eine große Menge. Eine große Menge. Also wir fallen jetzt aus dem Stegreif erstmal zwei berühmte Persönlichkeiten ein. Also zum Beispiel, ich glaube, die haben da sogar Vorträge. Ich das sehe. Also hier steht doch Panel am Samstag, Indiana Jones. Generell nicht die beiden berühmten Persönlichkeiten. Ja. Also da hätte ich was verpasst, wenn 50 Cent einen Vortrag gehalten hätte auf der Kristallschädel. 50 Cent zusammen mit Harrison Ford, Erfahrung mit Kristallschädeln in unserem Job oder sowas. Only my friends call me Curtis. Aber ansonsten ist das Programm natürlich 1A Superklasse. Also, im Programm stehen zum Beispiel erstens eine Chakraphon-Klangreise. Chakraphon? Was ist das denn? Ja, ein Phon, was mit Chakras macht, vermute ich. Kann man das auch in so einer Musikschule lernen? Also so, ich habe schon wieder heute Chakraphon-Unterricht. Das kann man nur in den Chakraphon schon sind, aber das ist auch ein Pflichtfach. Ja. Ziemlich teuer, diese Chakra. Ja, okay. Okay, und dann danach, oder ich weiß nicht, zeitlich ist da nichts angegeben, Dia-Vortrag, Rätsel Südamerika und Osterinsel. Okay. Dia ist das aktuelle Medium, um was zu präsentieren. Was denke ich bei Kristallschädel? Osterinsel und Südamerika. Ja, vor allem denke ich an Dia-Vortrag. Ja, klingt spannend. Ich würde eher denken, warum sind diese Scheißdinger magnetisch oder so. Gut, dann weiter geht's mit Verbindung der neuen und alten Kristallschädel. Aha. Vielleicht kann man die einschmelzen und dann zusammentun, ich weiß nicht. Das ist Keine Kristall, Ahnung. Das schmilzt dann nicht, oder? Ist das so Wiedervereinigung mäßig? Ost und West, Kristallschädel. Ja, ich dachte, das ist vielleicht gemeint so wie bei Indiana Jones, da diese Steine, die man zusammentut, und dann werden die so heiß. Ah, okay. Vielleicht können wir damit was kochen. Für arme Länder vielleicht. Ja, für Afrika. Also ist da so die Faustregel 8 Kristallschädel auf ein Spiegelei. Ja, ungefähr. 2,5 Gläser auf ein Elixier. Folgt denselben Algorithmus. Ja. Und wenn man dann noch nicht ausgelastet ist, kann man noch zum gemeinsamen Singen gehen und da ein paar Arien schmettern. Dann eine kleine Zuschauer, kennt jemand von euch irgendwelche Kristallschädellieder? Ja, zum Beispiel My Gun Go Off von 50 Cent. Ja, ja. Oder ja, die üblichen Verdächtigen in der Club, PIMP. Also die sind zumindest von Kristallschädeln inspiriert. Ja, okay. Auf dem 50 Cent and the Crystal Skull Soundtrack sind sie alle drauf. Okay. Nein, Blood on the Sand. Blood on the Sand. Sehr gutes Spiel übrigens. Sehr empfehlenswert. Ja, danach kristalline Erweckungszeremonie. Mhm. Wer oder was da erweckt wird, möchte ich wissen. Nur Entweder die Menschen oder die Schädel. beides möglich. Tough vielleicht call. Auch beides. Vielleicht, vielleicht auch Tote. Fotos und Videos von der IKA Ägyptenreise, November 2009. Mit Kristallschädeln. Mit Kristallschädeln? Mit Kristallschädeln. Guck hier, mein Kristallschädel vor der Sphinx. Ja. Hier ist vor den Pyramiden in Gizeh. Ich habe mein Kristallschädel im Restaurant. Ich habe gehört, manche fahren ja nur zum Ägyptenurlaub, um da mit Kristallschädeln anzubandeln. Hm. Der Kristallschädel-Tourismus nimmt langsam überhand. Widerlich. Ja. Ja. Bah, diese dicken aber, Deutschen. Ja, aber man muss es einfach so sehen, so Länder wie Ägypten, deren Wirtschaft basiert zu 50% auf diesem Kristallschädeltourismus. Die sind davon einfach abhängig. Und du willst das den armen Ägyptern auf dem Lande nicht verwehren. Man tut denen nichts Gutes, wenn man denen das verbietet. Nee. Nein, nein. Ja, absolut nicht. Das sage ich auch immer bei meinem Thailandurlaub. Hoho, ich fördere die Wirtschaft. Ist eh schon ein ab 18 Podcast insofern. Sind wir explizit? Ja, wir sind schon allein deswegen, weil du gerade von 50 Cent dem Spiel geredet hast und hast es indiziert. Das ist ein Killerspiel. Okay. Oh, ja, aber es ist auch ein Killerspiel. Well earned. Also, liebe Kinder, bitte abschalten. Ja. Gut. Boom, boom, down. Danach gibt's die Special-Meditation, nicht speziell, Special. Kristallisierung X. X. Wofür steht X? Steht X für das Unbekannte? Wahrscheinlich. Ich glaube, ein großes X steht, kann für ziemlich viel stehen. Für Extreme für, oder vielleicht Kristallisierung. Weihnachten. 10. 10. Hm. Das ist alles? Ja. Boff. Wahrscheinlich ist das genau so gedacht. Dass man also jeder nimmt damit was an. Es sind vielleicht doch 10 Kristallschädel auf einen Spiegelei. Gut. Dann zum spirituellen Abschnitt unserer Konferenz. Channeling des Kristallschädels Rosehart. Das heißt, solche Kristallschädel haben auch in der Regel Namen. Ja. Also, werden die bestimmt von den Findern der Kristallschädel oder haben die Namen an sich und in sich schon? Ja, ich denke, die sind schon da drin, wenn die finden. Und die Kristallschädel teilen ihren Findern den Namen mit. Alles andere wäre kompletter Wahnsinn. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gut, dann werde ich jetzt gleich, sobald ich zu Hause bin, mal meinen Kristallschädel befragen und schauen, was er mir für einen Namen mitteilt. Tja, mal gucken, ob er sich dir öffnet. Du bist jetzt nicht der Kristallschädelbeauftragte hier. Nee, das ist gar nicht seine Expertise. Gut, ja, dann haben wir noch Vorträge, Energiearbeit, Musik, Austausch mit vielen bekannten Gesichtern aus dem Kristallschädelbereich und Schamanen, Buchautoren, Lichtarbeitern, vielen Kristallratsmitgliedern und vielen Kristallschädeln. Die dürfen nicht fehlen. Müssen die auch die Gebühr bezahlen, wenn sie rein wollen? Ich glaube darüber. Ich glaube, die Besitzer der Kristallschädel bezahlen für ihre Kristallschädel die Gebühr dazu. Einfach. Ich würde sagen, einfach der halbe Eintrittspreis nochmal für den eigenen Kristallschädel. So wie auf der Hundeshow. Ich dachte, das wäre Voraussetzung. Oder wenn man mit dem Fahrrad in den Zug möchte. Du zahlst mal ein Kind dazu und dann geht das schon klar. Da sind die auch nicht so anal. Okay, also, wenn ihr irgendwas im Bereich Kristallschädel, wenn ihr da irgendwie tätig seid, dann kommt ihr nicht um diese Konferenz herum, glaube ich. Kann man so Wenn man sagen. Zu Kristallschädeln forscht. Und ist ja auch international, also. Ja. Da kommen dann auch Gäste aus Österreich. Österreicher. Die Eidgenossen. Aus der. Deutsche, die in Indien mal gewesen sind. Also aus aller Herren Länder, solange man da Deutsch spricht, kommen Leute. Glaube ich auch. Also. Das ist super. Zum Beispiel letztes Mal im Sommer rein. Macht Freunde, trefft euch jedes Jahr wieder. Und ja, viel Spaß. Möchte einer warme Worte sagen zu der Kolumne von Namahim, eine immer wiederkehrende Freude? Ja, also die Kolumne widmet sich dem großen Thema, was passiert im Jahre 2012. Und Namahim, ein sehr lustiger Zeitgenosse, antwortet darauf, wie oft habe ich die Frage schon gehört? Mindestens 2012 Mal. Well played, Sir. Du hattest mich beim ersten Satz, Namahim. Korrekt geantwortet, wat weiß ich? Und ich denke, damit kann man die Kolumne eigentlich auch schon abschließen. Bravo. Gut, man muss vielleicht noch ein paar Worte zu der Person von Namahim sagen. Also er heißt, Namahim ist sein Name aus dem magnetischen Universum. Nachdem er erwacht ist. Seine Mutter nennt ihn André. Ja, also er schreibt auch auf seiner Homepage, seine Mama nennt ihn André. Er schreibt, meine Mama ruft mich André. Ja. Der deutsche Staat nennt ihn auch André. Ja, aber er selbst nennt sich Namahim und er ist seit 9 Jahren in einer Praxis für spirituelles Wachstum in Rosenheim als Lichtarbeiter tätig. Und also was vorherige Hefte betrifft, wissen wir, welche Arbeit er da hauptsächlich macht, nämlich er sehr gerne channelt er ein Engel oder sowas aus dem magnetischen Universum Quadrill 4. Das denke ich mir jetzt nicht aus. Aus dem magnetischen Universum Quadrill 4 namens Kryon. Kryon! Ja. Spoiler der Menschheit. Oder Kryon. Kryon. Also ich dachte, es ist Kryon, aber Henrik meint, es heißt Kryon. Kryon, der Zerstörer. Wenn man eigentlich seine Arbeit als Lichtarbeiter verliert, bekommt man dann auch Arbeitslosengeld? Das wird aber nur in Licht ausgezahlt. Ist man dann Schattenarbeiter? Ja, das ist halt alles Schattenarbeitsloser, wenn dann. Ja, also er macht sehr viel Channeling und momentan ist er das Medium der neuen Zeit und bereitet die Menschen auf den Aufstieg von Mutter Erde vor. Also Aufstieg bedeutet hier, dass nichts passiert, was man merken kann, aber dass bestimmte Leute dafür viel Geld bekommen. Namahim zum Beispiel. Also Namahim ist aber noch einer der freundlichsten Gestalten in diesen ganzen Heften. Also er gibt auch immer gute Tipps. Zum Beispiel könnte es sein, dass 2012 gar nicht bedeutet, dass es eine Zahl ist, sondern es könnte eine Schwingung sein, nämlich der Ton 5. Weil 2 plus 0 plus 1 plus 2 ist ja gleich 5. Ah. Und das ist ja ziemlich einleuchtend. Karl Koch lässt grüßen. Auf jeden Fall. Stimm mal den kosmischen Ton 5 an. Ja, das könnte sich so anhören ungefähr. Kosmischen Ton. Also Namahim ist immer wieder gern gesehen. Er channelt eben diesen Kryon vom magnetischen Dienst. Also wir wissen nicht genau, was so ein magnetischer Dienst macht. Wahrscheinlich, wenn der Magnet kaputt ist, dann kommt er und macht ihn wieder ganz. Klingeln, wenn man unter der Dusche ist. Da kommen die wieder zwischen 8 und 18 Uhr. Ja, die bärtigen Mitarbeiter vom magnetischen Dienst und wollen die Schalttafel auswechseln. Und dann wollen sie doch auf die Toilette. Und kriegen Frühstück von alle. Alle vom magnetischen Dienst, wenn er kommt. Immer ist es irgendwie unpassend. Ja. Kennt man. Aber ich meine, wenn der Magnet kaputt ist, was soll man machen? Selber ran darf man nicht, wegen der Versicherung. Gehört der Telekom, der Post. Entschuldigung. Ja, gehört der Post. Ich finde, man sollte sich einfach bereit machen und sich Folgendes zu Herzen nehmen. Mach dich bereit, zögere nicht, warte nicht zu. Warte nicht zu. Ja, warte nicht. Warte nicht zu. Entschlossen sollte man das sagen. Was 2012 passiert, denn wenn wir schon von Zeit sprechen wollen, dann höchstens von vertaner Zeit. Jetzt ist die Zeit, dass die Handeln und Mut erfordert. Hinwendung zum Spirituellen, Hingabe an die eigene Göttlichkeit, energetische Erhöhung, Dekodierung der DNS. Erwachen. Frei von werden von Angst. Also am besten gefällt mir Dekodierung der DNS. Also das ist einfach eine wirklich tolle Sache und ich glaube, das sollten wir hier gerade in Tübingen, wo die DNS erfunden wurde. Ja. Oder auch nur entdeckt. Aber dort sollte man besonders darauf achten, dass die DNS immer gut dekodiert ist. Ja. Abhörsicher. Es macht sich einfach gut. Sieht auch besser aus. Hm. Ja, also so viel zum Thema Namahim. Ja. Ich weiß, vielleicht kommen wir irgendwann nochmal auf ihn zurück, weil er ist sehr umtriebig. Also ja. Er channelt auch nicht nur Kryon, er hat auch schon mal Konfuzius gechannelt. Lao Tse. Dr. Kahn. Dr. Fritz. Dr. Fritz. all die, die man so kennt. Und Jesus natürlich. Na, Jesus und Kryon sind ja eigentlich seine größten Weggefährten, hat er, glaube ich, auf seiner Seite stehen. Ja, das sind auch meine größten Weggefährten. Ich finde, du sprichst da für uns alle. Ja. Gut, genug von Namahims Kolumne. Ja. Ein weiteres Mal Umatasat. Wir sind jetzt zurück von unserer Pause und es geht wieder knallhart weiter mit Kamasha. Produkte und Seminare aus der Quelle des Seins. Also wie sieht diese Quelle des Seins aus? Ein bisschen wie Jack Black, würde ich sagen. Auf dem Bild. Ja. Ja, ein verwilderter Jack Black. Meets noch verwilderter. Meets Charles Manson, ja. Ja. Also ich stelle mir das so vor, dass das hier Kamasha während des Fotoshootings in einer Windmaschine stand. Ja, also ich bin mir auch nicht sicher, heißt der Kamascha oder heißt der Natara? Weil da steht Kamascha Natara in Stuttgart. Vielleicht heißen Kamascha nur seine Produkte. Ich glaub, es ist und die Seminare. Das Kamascha-Projekt. Also was ist Nataras Claim to Fame? Was kann der Besonderes? Erzengel Michael channeln. Kanalisieren. Kanalisieren. Und das zwar mittlerweile in einem siebenbändigen Werk, denn gerade ist erschienen Gespräche mit Erzengel Michael Band 7. Ein Treffen in Wahrheit. Ah, in Wahrheit. Ab sofort im Handel. Impliziert das, dass die anderen Treffen nicht in Wahrheit waren? Ich weiß nicht, wie die Untertitel von den vorherigen Büchern sind. Diesmal nicht so wahr. Ein Treffen im Traum. Ein Treffen versetzt. Ein Treffen in gegenseitigem Einvernehmen. Eine neue Hoffnung. Angriff der Klonkriege. Im Königreich des Kristallschädels. Nemesis. Und so weiter. Ja. Blood on the Sand. Jetzt sind wir doch wieder ab 18. Nein. Ja, also was kostet Energieausgleich? Ungefähr 21 Euro, ne? Ja, das geht. Für Energieausgleich ist das okay. Ja. Also es gibt Dumpingpreise, zum Beispiel wenn man sich lemurische Priesterkleider kauft, da kostet der Energieausgleich für den Transport aus Lemuria, das muss man sich einfach mal vorstellen. Ja. Das ist nicht mal 20, kurz Japan. 20 Euro. Das ist, wer soll denn da heutzutage noch mithalten? Also, ja. Hammer. Die eine Maschine, die täglich von Lemuria nach Deutschland fliegt. Wo liegt eigentlich Lemuria? Das Lemuria liegt, glaube ich, zwischen Amerika und Afrika, Europa. Also ich glaube, es liegt im Atlantik. Aber ist Lemuria jetzt Atlantis oder? Ich würde sagen, darauf kommen wir in einem späteren Podcast nochmal ausführlich zurück, denn das ist wirklich eine unglaublich interessante Spoiler, Geschichte. Es hat auch mit dem Tieren Lemuren zu tun. Also jetzt müssen alle nochmal einschalten bei der nächsten Ausgabe. Der Lemur. Ja. Wikipedia. Eine weitere Person, die in dem Lichtforum Seminare abhält, ist die Elfenbeauftragte Sian. Die vielen auch bekannt ist als die Zwergenmutter. Eine Kollegin. Kollegin von mir, selbstredend, ja. Diese Person hat seit frühester Kindheit nahen, direkten Kontakt mit Naturwesen, die sie seit geraumer Zeit als kleine Filzgartenzwerge bastelt und verkauft. Das kenne ich, das hat mein Bruder mal gemacht. Der hat ja in so einer Behindertenwerkstatt gearbeitet. Also als Zivi. Und da musste er auch so Engel basteln. Und die sahen, also ich habe die Ergebnisse gesehen, das sah so ähnlich aus wie das, was sie hier macht. Ja, wobei ich glaube, du verkennst sie vielleicht ein bisschen, denn sie ist selbst ein inkarniertes Naturwesen aus dem Reich der Wasserwesen und spricht deshalb ganz natürlich mit diesen kleinen Filzgartenzwergen, die man sich dann zu sich in den Garten stellen kann und die dann, also nicht nur im Garten, man kann sie auch mit sich rumtragen und die können die Gefühle deiner Wünsche ablesen. Das können die so, weil sie aus Filz sind, vermutlich. Und auch hier müssen wir aufpassen, dass wir sie nicht unter Wert verkaufen. Natürlich sind das einfache Puppen oder Figuren, die man selber herstellen kann, aber sie hat ja die Erlaubnis auch von diesen Wesen bekommen, ihre Energie in die Puppen zu übertragen und dann in das deutschsprachige Ausland und Inland zu verschicken und gegen einen kleinen Entschädigungsbetrag. Ja. Auf ihrer Homepage ist noch ganz interessant, sind zu lesen einige Anekdoten, was geschehen ist mit ihrem Naturwesen. Zum einen gab es ein Naturwesen, das immer ihren Hund, den Hund der Besitzerin, geneckt hat. Worauf der Hund wütend wurde und das Naturwesen zum Kampf herausgefordert hatte. In dieser Schlacht wurde das Kleidchen des Naturwesens zerbissen. Also in jeder Schlacht Hund gegen Naturwesen aus Filz bin ich definitiv mit meinem Geld beim Hund. Der epischen Schlacht. Die epische Schlacht. Naja, wie dem auch sei, das Naturwesen hat sich sehr sehr gütig dem Menschen gegenüber gezeigt, denn es war bereit, sich ein neues Kleidchen machen zu lassen und mit einer Botschaft zu seinem besorgten Mensch zurückzukehren. Interessant. Also darf ich raten, ist das Naturwesen auch eher so ein bisschen wie Jesus, die andere Wange hinhalten, sich einfach, wenn man angegriffen wird, nicht zu bewegen und alles über sich ergehen zu lassen. Ja, ich denke, so kann man das formulieren. Also wie Jesus oder wie du in der Grundschule? Wie ich in der Grundschule. Eine andere gute Anekdote ist, die möchte ich einmal kurz hier vorlesen. Einmal bekam eine Frau ein Naturwesen geschenkt und nahm es im Rucksack mit. Shit. Der Rucksack wurde jedoch gestohlen, die Geldbörse entwendet und der Rucksack angezündet und verbrannt. Gott sei Dank war das Wesen ausgerüstet mit Feuerenergie und das erlitt keinen Schaden. Glück gehabt. Es kam, denn es war aus Marmor? Es kam ohne Körper zu mir, also der Elfenbeauftragten, zurück und berichtete, dass die Frau in vielen Feuerprozessen stecken geblieben war. Also was eigentlich das Bemerkenswerte an dieser Anekdote ist, ist doch, wer klaut denn einen Rucksack, füllt den Geldbeutel aus und zündet den Rucksack dann an? Ja. Das macht man doch nicht. Vielleicht, wenn man halt da dann ein Naturwesen drin findet. Ja, ja, dann denkt man, das verbrenne ich lieber. Ja, bevor es noch Schaden anrichtet und Pets. Also bei der Frau ist es wirklich ganz dringend notwendig, dass man sich beim Lesen immer denkt, die meint das Ganze ernst. Also die berichtet da davon, dass sie ein Püppchen gebastelt hat und ihr Hund hat das zerbissen. Aber sie tut so, als sei das jetzt ein höheres Wesen, was in einem epischen Kampf gesteckt hätte mit ihrem kleinen Hund. Also ja, also sie berichtet auf ihrer, also sie schreibt auch auf ihrer Homepage, dass man sich nicht zu schämen braucht, wenn man sich diesen Wesen anvertraut und wenn man sie auch wirklich lieb gewinnt und dass es etwas ganz Normales ist, auch wenn die Gesellschaft es vielleicht ein wenig verurteilen möge. Eventuell. Aus unerfindlichen Gründen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand verurteilt wird, nur weil er sehr intim mit Filzpüppchen wird. Ja. Ja. Ich habe mich als Kind auch meiner Knight Rider Bettwäsche anvertraut. Hat ja auch nicht geschadet, ne? Nein. Ja, also die junge Dame macht auch noch andere Sachen. Sie gibt natürlich auch Seminare, weil die professionellen Indigo-Kinder geben natürlich Seminare. Und da gibt's natürlich keinen Preis, sondern einen Energieausgleich. Energie bedeutet immer entweder sowas wie Licht oder Liebe oder Euro. Und Euro ist in diesem Fall 145 für ein Seminar. Das ist allerdings das Seminar der Wünsche. Ah. Also man ist jetzt nicht irgendein Seminar, sondern es ist schon das, wo man, weiß ich nicht, da kann man sich halt was wünschen. Also zum Geburtstag zum Beispiel ein Buch über Cryon. Oder 145 Euro. Zum Beispiel. Oder ein Buch von Fabio. Ja. Also ich glaube, der Wunsch über 145 Euro, der wird nicht in Erfüllung gehen. Vielleicht, wenn man sich minus 145 Euro wünscht. Dann schon. Schon eher. Aber plus 145 Energieausgleich. Ja, das geht. Ich frage mich, wie viel Liebe man rein umwechseln muss, um 145 Euro zu bekommen. Ich weiß nicht, der Kurs heute war schlecht, also mit Griechenland und so. Ja, ja. Ach, inbegriffen ist übrigens Kaffee und Kuchen. Und Mittagessen. Kann man auch anscheinend durch Energie herstellen. Ja. Der wird wird der serviert von so Naturwesen? Nee, der steht auf dem Tisch, auf dem Kitchen-Tisch. Von Siegfried und Roy. Hier ist noch der gute Artikel Wellness im Schlaf, Wunschtraum oder Wirklichkeit? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ihr dürft selber raten. Der Artikel sagt Wirklichkeit. Aber, naja, wie bekommt man diese Wellness im Schlaf? Eigentlich ist es ziemlich einfach, man hat halt nicht genug Energie. Man braucht sich also einfach ein paar 100-Euro-Scheine unter das Kopfkissen legen. Nee, das geht glaube ich nicht. Man muss diese Scheine nehmen und sie geben an einen jemanden, der das Produkt namens Bamboo Energy Plus verkauft. Also schaut euch das mal selber an, wie man das schreibt. Das haben sie sehr kreativ gemacht. Das ist ein Vitalpflaster New Generation. Ja. Und bestellen kann man das als kleine Zwischeninformation bei Elke Übelacker-Schwender, die auch mit Herausgeberin des Heftes ist. Ja. Was für ein Zufall. Das ist unglaublich. Und was das Ganze halt macht, ist, man klebt sich das auf die Füße, so ein dickes Pflaster, und da sind Essenzen vom Bambus drin. Und Bambus kann etwas ganz Tolles. Er kann nämlich pro Tag 160 Zentimeter wachsen. Ist das wirklich wahr? Wirklich wahr. Wikipedia. Also ich weiß nicht, was Wikipedia dazu sagt, aber nein. Das Elixier sagt, also wie das da wirklich steht, ist, er kann täglich bis zu 1,60 Meter wachsen. Klammer auf, 160 Zentimeter. Wirklich wahr. Also eckige Klammer auf, 1600 Millimeter. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich, wirklich wahr ist, aber ich bezweifle es. Aber selbst wenn, man klebt sich das halt auf und dann geht es einem gut. Man muss halt aufpassen, dass man es an die richtige Stelle klebt, weil man muss in die Mitte des Fußes kleben, weil da befindet sich der Bereich Verdauung, Niere, Blase. Ja. Ah, okay. Aber was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kristall auf meine Fußsohle mit Kugelschreiber gemalt habe, um meinen kalten Füßen vorzubeugen? Muss ich da Wechselwirkung oder gar eine Behinderung der anderen Kristallwirkung befürchten? Man muss niemals Wechselwirkungen oder Nebenwirkungen befürchten. Das ist ja, warum das so viel besser ist als echte Medizin. Ah, okay. Danke. Ja, also das ist auch ein kleiner Service-Tipp von uns. Sie können das alles gleichzeitig benutzen, so viel Sie wollen. Es wird nie schaden. Und wenn man das Pflaster jetzt falsch aufklebt, zum Beispiel an die Zehen oder sowas, ja, muss man dann ganz viel niesen. Ja, das ja. Ja. Logisch, Punkt. Also ein gewisses Risiko ist schon mit inbegriffen. Ja. Ich finde es gut, dass Energie asiatisch Qi, also Qi heißt, aber sprich Qi, S-T. Ach, Qi. Also sag mal eigentlich Bamboo Energy Plus. Energy. Mhm. Plus. Plus. Vielleicht Plus. Wenn ich Amerikaner wäre, würde ich Gesundheit sagen. Ja. Dieses Produkt, diese Pflaster sind übrigens ausgezeichnet von der White Light Radionic Association. Hm. Das entspricht der Stiftung Warentest im spirituellen Raum, nehme ich an. Ja. Und ISO-zertifiziert. Im Vergleich mit ISO 9001. 10 anderen Fußpflastern hat ja. Dieses Pflaster mit der Note 1,7 abgeschnitten. Naja, ich glaube, die kriegen eher so Noten, halt wie man in so Schulen kriegt, wo man keine Noten bekommt. Also das Energiekissen war sehr, sehr bemüht. Ja. es unterhält sich sehr angeregt. Richtig. Mit anderen Kindern auf dem im Pausenhof. Über Transformers. Ja. Aber nur wenn die Lehrer nicht hinhören. Über Transformers und welche Kicks die tödlichsten sind. Eine schöne Kindheit. Gladiator gegen Ninja. Sollen wir schon zu unserem Buchtipp kommen? Ich würde sagen, wir können also vorher noch kurz was zu den Kleinanzeigen sagen. Ja. Oh. Ah, ja. Also das Elixier hat auch einen sehr interessanten Teil, nämlich einen Kleinanzeigenteil. Man möchte einige Kleinanzeigen. Das heftfinanzierenden Teil. Das anzunehmen. Ja. So kann man unter anderem, falls in dem heimischen Garten das Gras mal wieder zu hoch gewachsen sein sollte, kann man den Elfengärtner bestellen. Ist das ein Elf, der ein Gärtner ist? Ich gehe davon aus. Gut. Wobei die kommen vermutlich nicht nur für Rasenmähen, denn da wird sich die Antwort für die Elfen einfach nicht lohnen. Da muss man schon noch Hecke schneiden mit rein. Ja, vielleicht noch Feng Shui machen lassen. Ja, genau. Feng Shui für die Hecke. Ja. Dann ein Kleinanzeigenteil, von dem ich auch mein lemurisches Priestergewand habe. Man kann so, endlich, das Geheimnis also, wird gelüftet. Richtig. Man kann in dieser Kleinanzeige kann man neben besagten lemurischen Priesterkleidern Heil- und Wohlfühlkleider bestellen und ein Meditationskissen. Und ich habe mir die Homepage einmal angeschaut und die Kleider sind wunderschön. Und auch gar nicht so teuer, zumindest die erste Skizze, die man sich anfertigen lassen kann, nachdem man der netten Dame, die die Homepage betreibt, seinen irdischen Namen sowie seinen Ursprungsnamen mitteilt. Das sind zwei verschiedene. Aha. Wie erfahre ich meinen Ursprungsnamen? Der Ursprungsname, ich glaube, der kommt dir entweder so, also du weißt es, das ist der Ursprungsname, den du aus Lemurien hast. Mhm. Oder, falls du diesen nicht kennst, bietet sie auch an, einfach dein Geburtsdatum einzugeben. Ah, okay, das mache ich dann. Genau, und sie geht dann für dich in die Kristallstätte von Lemurien und ihr werden dort eines deiner Priesterkleider gezeigt. Dieses Kleid zeichnet sie dann auf. Fotoapparate gibt es, glaube ich, nicht in Lemurien. Und teilt dir die Farbe und das Stoffmaterial mit. Und der Energieausgleich für die Rückführung aus Lemurien beträgt nur 20 Euro. Das waren diese Dumpingpreise, von denen ich vorhin geredet habe. Nur für den Schnitt, also? Nur für die Skizze. Ah, okay. Der Energieausgleich für das Gewand ist dann nochmal zwischen 120 und 150 Euro plus Materialkosten. Könnte ich das selber anfertigen, dann auch mit der Skizze, oder bin ich auf sie angewiesen? Ich glaube, du hast einfach nicht die Materialien. Die hat vermutlich auch aus Lemurien mitgeführt. Steht da, wie viel die Materialkosten dann kosten? Oder? Das steht nicht da, aber die Materialien sehen in höchstem Maße edel aus. Duty-free. Also ich rechne nochmal mit weiteren Millionen. Ich persönlich habe auch 1 Million dafür gezahlt. Wir könnten das mal probieren, ob wir, was wir für Skizzen zurückbekommen, wenn wir alle unser Geburtsdatum dahin schicken. Ob die sich unterscheiden. Oder ob das eine Kopie ist. Geburtsdatum oder dein Ursprungsnamen, wenn du den weißt. Also ich kann nicht, Skeletor. Ja. Ich denke, ich laufe unter Habib. Ich sollte ja erst Wenzel heißen, aber ich glaube, das ist kein Ursprungsnamenmaterial. Ja. Also ich heiße ja Michael Jackson und Ursprungs. Jochen Mendes Cyborg. Ja. Auch in diesem kleinen Anzeigenteil schön zu lesen sind Botschaften zur Zeitenwende 2012. Nämlich die großartige Botschaft, sei realistisch, erwarte ein Wunder. Ein Widerspruch. Das nehmen wir mal so hin. Ja. Und natürlich auch. Ich denke, viel mehr muss man gar nicht sagen. Das sind großartige kleinen Anzeigen in allen möglichen Formen und Farben zu allen möglichen Themen. Vom ganzheitlichen Heilen über Meditation bis hin zu Kristallschädel. Ja. Falls man die Konferenz verpasst hat, kann man sich dort informieren. Einfach mal reinschauen und die Homepages sich anschauen, denn es lohnt sich in der Regel immer. So seltsam. Das ganzheitliche Heilen zum Beispiel, Praxis Healing for Body and Spirit, Massagen, Lomi Lomi, verschiedene Heilmethoden und Prot für die Gesundheit, auch Produkte. Und mehr. Interessant. Reutling übrigens. Ja, vielleicht auch ein Podcast. Podcast. Lomi Lomi würde ich mal gern probieren. Ja. Lomi Lomi. Ist das nicht dieses Spiel von dem Katamari-Typen? Lomi Lomi schmeckt lecker zu Pfannkuchen. Ist das Lomi Lomi ist das, wonach es immer riecht in so Asien-Shops. Wenn das keine Japaner sind, sondern so Vietnamesen oder so. Ja, also dieser beißende Gestank. Zum Glück sind wir über 18, da können wir eine gute Prise Rassismus hier rein. Vertreibst uns unsere so vietnamesische Zuhörerschaft. Ja, Asiaten, die stinken. Och, keine Japaner. Nee, das sind nicht die Leute, das sind die komischen Gewürze. Das ist Lomi Lomi. Lomi Lomi. Habe ich doch gerade gesagt. Entschuldigung. Das hast du ja in den falschen Hals. Wir lieben alle Vietnamesen. So. Ja, sind wir soweit? Wir können noch kurz auf die Elohim eingehen. Eine tapfere Unterstützung in Zeiten des Wandels. Also da wird nochmal 2012 thematisiert. Und nicht nur der Maya-Kalender spricht davon, dass in 2012 eine neue Zeit beginnt, sondern auch Leute, die den Maya-Kalender gelesen haben. Beziehungsweise Leute, die von anderen Leuten gelesen haben, dass 2012 was passiert laut Maya-Kalender. Zum Beispiel Dr. Petra Schneider, Dr. Humoris. Ja, wieder mal Doktor. Ja, keine Ahnung, was die ihren Doktor hat. Muss man ja nicht angehen. Vielleicht Quatschfach. Japanologie oder sowas. Oh. Und sie hat herausgefunden, dass es diese Wesen gibt namens Elohim. Und das sind so Engel. Und die zu ihren Aufgaben gehört, die Schöpfung nach dem Impuls des Schöpfers zu manifestieren, die Ordnung der Schöpfung im Sinne des göttlichen Plans einzuhalten, Disharmonien zu klären und die Entfaltung zu begleiten. Und wenn man sich jetzt fragt, wie machen die das denn? Da folgt die Antwort sofort, Elohim wirken über die 12 Farbstrahlen. Damit sind alle Fragen beantwortet. Ja, also, wo darf ich unterschreiben? Also, wie kann ich denn die Kraft der Elohim zum Beispiel einsetzen? Eigentlich ist es ganz einfach. Also man braucht die nur, das Beste in den Elohim ist wirklich, man braucht sie nur bitten und dann helfen sie einem und man braucht nicht dran glauben. Also ich muss sie einladen. Also das, ja, aber du musst nicht dran glauben. Also wenn wir sagen, noch einfacher als Amida Buddha. Noch einfacher. Also wir können das jetzt einfach sagen, liebe Elohim, wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei diesem Podcast unterstützen würdet, indem wir sagen, dass ihr nicht so gut funktioniert. Also wenn ihr das jetzt macht, dass das richtig gut funktioniert, dann wäre das toll. Also können wir uns auch einen Farbstrahl wünschen? Ich weiß es nicht, ja, warum nicht? Sonst könnt ihr auch auf unseren PayPal-Link klicken und ein bisschen Energie hier rüber schicken. Richtig, auf unseren Flatter-Link und uns 1 Cent spenden. Also ich wünsche mir grün. Gut. Ich auch. Ich glaube, es kann immer nur einer pro Person, also man kann nicht mehrere gleiche abstrahlen. Was ist noch? Es gibt auch ein Buch über die Elohim und es gibt auch das Hörbuch über die Elohim, sehe ich gerade. Ja, also wer sich für das Thema Elohim interessiert, der kann auf die allererste Seite im Elixier gucken. Dort gibt es nämlich Werbung für exakt die Produkte von dieser freundlichen Frau Dr. Peter Schneider. Es gibt hier auch Werbung in dem Magazin? Man kann das kaum glauben. Also dieser attraktive redaktionelle Beitrag, dass der sich darauf bezieht, kann, ist eigentlich ja notwendig, wenn man so enorme Kraft hat wie die Elohim. Und da kann man zum Beispiel kriegen Kuschelengel und Schutzengel. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Das sind zwei kleine Plüschfigürchen von Engeln, also so ganz klassische Engel. Und der große Engel ist nur zum Kuscheln und der kleine Engel ist magisch. Also das ist, da muss man aufpassen, dass man nicht aus Versehen den Falschen ins Auto tut, neben die Christophorus-Plakette. Nee, da muss man schon das Richtige nehmen. Und die Klorolle, ja. Außerdem gibt es noch ein Schönheitselixier, warum auch nicht, und Elohim-Öle und Elohim-Schmuck. Also das ist halt die Sache, man kann die Elohim zwar einfach rufen und dann kommen die auch und helfen einem, man muss auch nicht dran glauben, also uns helfen sie gerade auch, aber es hilft noch besser, wenn man Elohim-Kristalle oder Elohim-Öle nimmt. Das benutzt man halt einfach dann dabei, das ist so wie Magie, das passt überall. Ja, macht alles besser. Richtig. Und ja, so mehr gibt es zu dieser Frau auch nicht zu sagen. Also man sieht dieses Spektrum, was alles getan werden kann. Das ist unglaublich breit. Und die Leute, die das Magazin schreiben, sind genauso. Also. Gut, dann können wir aber auch schon weitergehen. Ich glaube, zu den Buchtipps. Buchtipps. Ja. Ehrlich gesagt, das persönliche Highlight für uns. Ja. Bei jedem Lesen des Elixiers. Müssen wir eigentlich abstimmen, was der Nummer 1 Buchtipp in diesen Ausgaben teilt? Da kann ich mich aber nicht entscheiden, die sind alle so gut. Ich finde, wir müssen da schon irgendwie uns gegenseitig verkaufen, also, was das beste Buch ist. Ich glaube, wenn man den Titel liest, dann weiß man, welches Buch das beste ist. Ja. Ich glaube, diesen Monat ist es ziemlich eindeutig. Ja. Also diesen Monat ist es eindeutig der radikale Mittelweg. Der radikale Mittelweg. Sollen wir das schon verraten? Sollen wir nicht erstmal unsere Bücher vorstellen? Und gut, dann am Ende vorstellen. Es ist so radikal mittelmäßig, dieses Buch. Dafür brauchen die das Nintendo DS Store Hintergrundmusik, um die Beschreibung der Bücher vorzulesen. Genau. Also, diese Bücher. Ihr habt euch das durchgelesen, was es so gibt. Also ich habe ehrlich gesagt bei den Titeln aufgehört. Ja, ja, also ja. Im Elixier selber haben wir, glaube ich, nur zwei Bücher, die wir jetzt näher vorstellen möchten. Wir haben im Elixier noch eine Beilage gefunden. Es gibt zwei Beilagen. Es gibt zwei Beilagen. Einmal ein Katalog von Waschbär. Waschbär kennt ihr vielleicht auch. Da, wo eure Mutter bestellt. Genau, da, wo Mamas Quatsch bestellen und sich gegen Handystrahlen absichern. Und kaufen die Alufolie. Von was ist das? In welchem? Prana-Haus. Vom Prana-Haus. Ein Katalog vom Prana-Haus, in dem wir auch ein paar interessante Werke gefunden haben, die wir euch mal kurz zusammenfassend vorstellen möchten. Aber fangen wir mal an mit den Elixier-Büchern. Ja, willst du das erste Buch vorstellen? Ja, das erste Buch ist von Armin Riesi verfasst, der auch einen Beitrag in dieser Ausgabe des Elixier verfasst hat. Also wie ihr seht, das ist immer sehr schön verknüpft, die Leute, die die Ausgaben verfassen und diejenigen, die hier etwas verkaufen wollen. Genau. Und dieses wunderbare Werk nennt sich Der radikale Mittelweg. Radikal! Überwindung von Atheismus und Monotheismus. Das Buch zum aktuellen Paradigmenwechsel. 432 Seiten. Inklusive Studienglossar, für 20 Euro im Kopfverlag erschienen. Ja. Also ich denke, bei dem Buch sagt der Titel eigentlich schon alles, oder? Ja, also hier wird radikal der Mittelweg gegangen. Also immer schön alles hindurch. Also das ist sozusagen extrem normal. Ja, extrem neutral. Wie die Schweiz ungefähr. Ein interessanter Fakt zu der Sache ist, dass der Herr auch Schweizer ist. Also die Homepage ist www.armin-riesi.ch. Verwundert jetzt nicht besonders. Wahrscheinlich hat er da seine Inspiration her. Also es ist ein radikales Buch. Keiner von uns hat es gelesen, aber... Ja, nee, keiner von uns hat auch nur die Zusammenfassung gelesen, wie es scheint. Aber das macht, glaube ich, nichts, weil der Titel sagt einfach alles. Wenn es jemand gelesen hat und seine Information oder seine Eindrücke davon mitteilen möchte, kann er das gerne tun und uns eine E-Mail schicken. Ja, an unsere E-Mail-Adresse @de. Indeed. Ja, okay, aber das zweite Buch. Das nächste Buch, was wir vorstellen möchten, ist das neue Buch von Bestseller-Autor Nama Bahal. Mit dem verheißungsvollen Titel Channelings, die die Seele berühren. Welcher Verlag? Welle der Liebe. Ach so. Lieblich. Ja. Unter anderem überbringt dir Saria, eine Bewohnerin der Venus, ihre Botschaften und das Gruppenbewusstsein der Drachenenergie wird zu dir sprechen. Also das ist schon mal ein vielversprechender Anfang für ein Buch. Ich mag Drachen. Weiterhin wird dir Merlin Informationen zur Magie der neuen Zeit geben und Oron, ein atlantisches Wesen, wird dich die Kraft von Atlantis fühlen lassen. Nice. Weiterhin werden sie Sai Baba, Kryon, Jesus Christus, Dr. Khan und viele andere Lichtwesen in diesem Buch begegnen. Also Lichtwesen, Jesus Christus. Ich denke, diese Aufzählung spricht schon für sich. Ja, Dr. Khan. Mein Favorit. Der Khan. Von Palmistar. Na. Unermessliche Liebe. Ja, ja. Klingt gut. Also es ist sozusagen wie ein Greatest Hits Album. Sozusagen, ja. Wie We Are The World. Man muss auch bedenken, genau. Nama Bahal hat sein erstes Buch geschrieben noch über Kryon und das hieß Kryon, ich berühre dich. In erogenen Zonen. Ja, an Akupunkturpunkten. Ja. Gut, damit wäre das Haupt-Elixier-Dings-Heft abgeschlossen. Und wir gehen jetzt weiter zu den tollen Sachen, die es im Prana-Haus-Katalog gibt. Also der Waschbär-Katalog ist ein bisschen unergiebig. Da gibt es halt üblichen Schnickschnack. Ja. Ein, zwei Sachen sind da auch interessant, aber halt nichts, was groß über Handystrahlen, Sicherungen hinausgeht. Obwohl, da gibt es dieses gute Ding eben für Handystrahlen, was dafür sorgt, dass auf keinen Fall Strahlen ins Handy kommen oder raus. Und das wird damit beworben, dass man da keine Anrufe mehr kriegt. Also ich weiß ja nicht, was die Leute für Handys haben, aber mein Handy kann man auch ausschalten. Wollte ich gerade anmerken. Das ist so ein neues Feature, glaube ich. Oder wie ich zu Hause vergessen. Ja, das geht natürlich. Ja, dann ist man auch sehr sicher den ganzen Tag. Gut, wer möchte gern was sagen zum Prana-Haus? Hat schon jemand die interessanten Stellen gefunden? Also ich mag das Matthew-Buch sehr gerne. Aber das Matthew-Buch? Ja, weil ich das unmöglich finde. Das ist auch gar nicht lustig. Ja, ich bin echt immer sauer, wenn ich das sehe. Das ist unter Bestseller für Körper, Geist und Seele. Und zwar ist es eine Beschreibung aus erster Hand über das Leben nach dem Tod von Matthew und Suzanne Ward. Und es heißt, Matthew, erzähl mir vom Himmel. Und es ist ein leicht verständliches Buch für all diejenigen, die etwas darüber erfahren wollen, wo der Mensch hingeht, wenn er stirbt und wo er sich lange aufhält, bis er wiedergeboren wird. Matthew ist als Jugendlicher dorthin gegangen und er unterhält sich in diesem Buch mit seiner Mutter, die noch auf der Erde ist. Sie hat viele Fragen und er beantwortet sie alle ausführlich. Auch ganz gewöhnliche, wie zum Beispiel, ob es in dieser Welt da oben, in Anführungsstrichen, auch Häuser, Kleider, Sport, Theater oder Liebschaften gibt. Als Leser ist man sehr dankbar für ihre Neugierde. Da bekommt man selbst so viele Antworten auf einige Fragen oder eigene. Kann nicht mehr so gut lesen. Außerdem ist es sehr berührend und tröstlich mitzuerleben, wie die Liebe, die Mutter und Kind verbindet, erhalten bleibt in einer neuen Art und Weise. Ich finde das unmöglich, da diese Frau anscheinend ihr totes Kind benutzt, um damit Geld zu machen. Ja, das ist wirklich schlimm. Und das ist gar nicht lustig. Aber vielleicht denkt sie ja selbst, dass es so ist. Aber dann ist es schön für die dann Frau. Dann muss man ihr helfen. Ja. Oder so. Ja, also ein Highlight für mich in diesem Katalog war eindeutig das Buch von Hans-Peter Posowak, Schneckenflüstern statt Schneckenkorn. Und ich lese nur kurz die Beschreibung vor. 5 einfache Schritte erklären, wie leicht es ist, mit Schnecken erfolgreiche Vereinbarungen zu treffen. Eine Hilfe für alle, die sich Frieden im Garten wünschen, die des Kämpfens um ihren Salat müde sind und für die völlig sinnlose Schneckenbekämpfung kein Geld mehr ausgeben wollen. 112 Seiten, kostet 10 Euro. So viel zum Thema, kein Geld mehr ausgeben richtig. Wollen. Also wer noch 10 Euro übrig hat für einen Energieausgleich, der sollte sich dieses Buch kaufen und kann danach Schneckenflüsterer. Oder so ein Kilo Salz. Oder seinen den Nachfolger Diskussionen gewinnen gegen Weinbergschnecken. Ja. Weil es geht nur für Schnecken ohne Häuser, glaube ich. Steht nicht drin. Aber ja, also auf dem Cover ist nur Schnecke ohne Haus abgebildet. Insofern vielleicht klappt das nur bei Schnecken ohne Haus. Ja, also dieses Buch ist eins der ganz großen. Es gibt noch andere sehr gute Bücher. Hast du noch eins? Ich habe noch ein Buch, dessen Titel eigentlich für sich steht. Das Buch heißt Die wunderbare Heilkraft des Atems. Und ich würde sagen, das kann ich jedem nur empfehlen. Ab und zu mal einen tiefen Zug Luft holen. Richtig. Und es sollte so schon besser gehen. Atmen, mein großes Gerade Mann. Wenn man unter Wasser eingeschlossen ist. Also atmen macht mir auch viel Spaß. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen, dass das ein guter Tipp ist. Mache ich auch oft. Aber es gibt zwei sehr gute Bücher, die zwar nicht von denselben Personen sind, aber die doch viel miteinander zu tun haben. Das ist einmal das Buch, wie heißt das? Heilung durch Klopfen. Ja. Und das andere heißt Reich durch Klopfen. Und das eine heißt Klopf dich schlank, nicht Heilung durch Klopfen. Klopfen Sie sich reich. Also man kann sich entweder schlank klopfen oder reich klopfen. Geht auch beides? Das ist eben die Frage. Wir wissen nicht, ob sich das gegenseitig ausschließt, ob man vielleicht nur in eine Richtung klopfen kann. Die Entscheidung fällt schwer. Also wer als schlank und reich werden möchte, muss vielleicht das eine durch Klopfen machen, das andere durch Elohim-Essenzen. Muss man schon kombinieren. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Oder alternieren klopfen. Alternieren klopfen. Ansonsten gibt es auch Sachen, die ein bisschen komisch wirken, zum Beispiel ein Leben ohne Nasenspray. Also das K ist in Klammern. Und ja, anscheinend sind Leute, die beim Prana-Haus kaufen, oft süchtig nach Nasenspray. Anders kann ich mir jetzt diese Anzeige nicht erklären. Kann ich verstehen. Ich kenne selber solche Kandidaten. Das ist interessant. Dr. Scheel sagt auch, trifft häufig Leute, die sagen, meine Nase ist frei. Und dann atmen sie aus in die Nase bei zugehaltener Nase und spüren ein Knacken oder eine Veränderung des Hörerlebnisses in den Ohren. Und man merkt, die Nebenhöhlen sind voll. Und dann wundern sich diese Leute über ihre Darmbeschwerden. Was es auch noch gibt, sind die basischen Getränke ausbalanciert nach den fünf Elementen. Das ist so Kaffeeveredler. Ich weiß nicht, wenn ihr mal in den Supermarkt geht und schaut in dem Bereich, wo es Kaffee gibt, da gibt es manchmal so was, so Feigenextrakt. Das kann man dem Kaffee hinzufügen, damit der ergiebiger wird. Das hat man, glaube ich, früher benutzt, als Kaffee noch teuer war. Jetzt ist halt der Extrakt teurer als der Kaffee. Darum ist es ein bisschen witzlos, aber das ist, glaube ich, für die Leute, die auch Brisk kaufen und Invertzucker und sowas. Die können sich das dann auch noch kaufen. Und sowas ist das, glaube ich, auch, aber halt energetisch aktiviert. Ja, was auch noch sehr schön ist in diesem kleinen Heftchen hier, ist am Ende sind noch ein paar Produkte, die nicht Buch sind. Unter anderem ist das Produkt Schwarze Seife. Abgebildet ist ein Foto von einer Afrikanerin. Ich weiß nicht, ob diese Seife nur von... Für Schwarze, von Schwarzen, aus Schwarzen. Ein bisschen mysteriös. Und was auf der letzten Seite noch ist, das ist wieder ein bisschen normaler, Schlafen mit Delfinen im Meer der Träume, eine schöne Delfinbettwäsche. Also auch diese Leute haben ganz normale Hobbys, ganz normale Freuden, wollen in einer schönen Delfinbettwäsche schlafen, wenn sie nicht gerade Cryon channeln. Mhm. Also ich denke, da ist ziemlich klar geworden, dass das auch Menschen sind, wie du und ich. Denen man den nötigen Respekt entgegenbringen sollte. Genau, und ich denke, das haben wir auch getan. Was wollen wir nächstes Mal machen? Das Elixier haben wir jetzt besprochen, das kommt nur alle 3 Monate raus. Man kann natürlich auch im Archiv zurückgehen. Nee, das Elixier kann man, glaube ich, einmal besprechen und dann ist erstmal gut. Aber es gibt noch viele andere gute Dinge. Worüber könnte man nächstes Mal reden? Weiterführende Links, in denen wir uns verloren haben. Ja, wir können über Cryon reden. Cryon ist ein sehr gutes Thema. Wir könnten über Lemuria reden. Ja. Ist das dasselbe? Ich glaube, das ist was ganz anderes eigentlich. Ne? Das sind nur immer zufällig dieselben Leute, die das machen. Ja. Es kann auch zusammenhängen. Du musst es so sehen, das ist alles einfach miteinander verwoben. So wie diese schöne Aufzählung von Sai Baba bei Jesus Christus bis Dr. Khan. Okay, wir kommen vielleicht ein bisschen ignorant gerade rüber, aber wir sind auch noch quasi Neulinge in einer fremden Welt. Genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Ja. Und... ja, wir sagen nochmal auf Wiedersehen und Omatasat. Nein, sag mal zum Wiedersehen. Was? Omatasat? Ja, Omatasat heißt eigentlich Hallo, aber wir sind ja nicht Cryon. Das heißt Hallo und auch Tschüss. Das ist so, so wie Salam Aleikum. Ich bin dafür, dass wir uns verabschieden mit Bleiben Sie wach und offen. Bis zum nächsten Mal.